Morning. Guten Morgen. So let's talk about some of the roots of the jealousy. Lass uns über einige Wurzeln von Eifersucht sprechen. Guys, you know that I'm very strong always in going to the root of the problem. Ihr Leute wisst, dass es mir sehr wichtig ist, das Problem immer an der Wurzel zu packen. Because otherwise in the long run nothing will change. Sonst wird sich langfristig nichts ändern. So many times jealousy is rooted in a feeling of inferiority. Sehr oft ist Eifersucht in Minderwertigkeitsgefühl gegründet. Now this can be in a marriage relationship or this can simply be between brothers and sisters. Dies kann in einer Ehebeziehung sein oder einfach zwischen Brüdern und Schwestern. It can be in the church. Es kann in der Gemeinde sein. I become jealous because God is using you in a way that I want to be used. Ich kann eifersüchtig werden, weil Gott dich so gebraucht, wie ich gebraucht werden möchte. You know, if I feel inferior to you, I will become very quickly jealous. Wenn ich mich dir gegenüber unterlegen fühle, werde ich sehr schnell eifersüchtig werden. I'm going to give you a very, very simple expression or an easy fruit to see the root. Ich werde dir einen sehr einfachen Ausdruck geben oder eine leichte Frucht, um die Wurzel zu sehen. If you always compare yourself to other people. Wenn du dich immer mit den anderen Menschen vergleichst. You're very insecure. Du bist sehr unsicher. And if you're very insecure, you will most likely be very prone to jealousy. Und wenn du unsicher bist, neigst du sehr leicht zu Eifersucht. You know, we're not supposed to compare ourselves with anybody. We are all very unique. Wir sollen uns mit niemandem vergleichen. Wir sind alle sehr einzigartig. There's only one Reinhard and one of them is already enough. Es gibt nur einen Reinhard und einer davon ist schon genug. And I don't need to be anybody else. Ich muss niemand anderes sein. I don't need to be able to preach like anybody else. I don't need to be able to write like anybody else. I can be me. Ich muss nicht so predigen können wie irgendjemand anderes. Ich muss nicht so schreiben können wie jemand anderes. Ich kann einfach mich sein. So once you come to secure in who you are in God, wenn du dir sicher bist, wer du in Gott bist, you can easily deal with the problem of jealousy because it doesn't find root in you. Kannst du leicht mit dem Problem der Eifersucht umgehen, weil es in dir keine Wurzel findet. You know, when I see God use Daniel or Matthäus, I get excited. Wenn ich sehe, wie Gott Daniel oder Matthäus gebraucht, bin ich so begeistert. Can you imagine if I would have been insecure? Kannst du dir vorstellen, wenn ich unsicher wäre? I tell you, I really believe this. Ich sage dir und ich glaube das wirklich. I do not believe Matthäus would be where he is today if I had been jealous. Ich glaube nicht, dass Matthäus da wäre, wo er heute ist, wenn ich eifersüchtig wäre. Because I spend a lot of energy and finances to push Matthäus in a healthy sense to where he could serve Jesus well. Ich verwende viel Energie und Geld, um auf eine gesunde Art und Weise Matthäus zu fördern, damit er Jesus gut dienen kann. If I would have been insecure, I would have become jealous when God uses him. Wenn ich unsicher wäre, würde ich eifersüchtig werden, wenn Gott ihn gebraucht. And then what would have happened? Und was würde dann passieren? I would have tried to stop him from having what he has rather than pushing him. Ich würde eher versuchen, ihn zu stoppen, als vielmehr ihn zu fördern. So insecurity is very dangerous because it always opens the heart for jealousy. So Unsicherheit ist sehr gefährlich, weil es immer das Herz für Eifersucht öffnet. And then you don't want the other to have the nice thing. Und dann willst du nicht, dass die anderen diese schönen Dinge haben. Do you know, for me, to see people succeed and prosper and just move on and advance, my heart is so excited. Wenn ich sehe, wie Leute Erfolg haben, gedeihen, weiterkommen und vorwärts kommen, ist mein Herz so begeistert. You know, it's like, come on people, go. Es ist wie Leute, los. Bigger, bigger, bigger, bigger, greater, greater, greater, go. Größer, größer, größer, mehr, mehr, mehr, los. If you can't do that because there's jealousy in your heart, ask the Holy Spirit if there's any insecurity. Wenn du das nicht sagen kannst, dann frage den Heiligen Geist, ob es in deinem Herzen Unsicherheit gibt. What's another, many times another root for jealousy? Was ist oft eine weitere Wurzel für Eifersucht? Remember, now we're talking about bad jealousy. Erinnere dich, wir sprechen über schlechte Eifersucht. Past hurts. Vergangene Verletzungen. You know, bad experiences between two people can create in us a feeling of mistrust and fear. Schlechte Erfahrungen zwischen zwei Menschen kann in uns Misstrauen und Angst auslösen. Listen to me. Hör mir zu. Bad experience is a part of life. Schlechte Erfahrungen gehören zum Leben. Every one of us gets hurt walking through life. Jeder von uns wird verletzt, wenn er durchs Leben geht. This morning I was sitting in my chair and I was writing down a thought that came to me that is very radical. Heute Morgen saß ich auf meinem Stuhl und schrieb einen Gedanken nieder, der so radikal ist. And here's what I wrote down. Das schrieb ich auf. The mess of your heart is your responsibility. Das Durcheinander in deinem Herzen ist deine Verantwortung. Even if you've been sexually abused, sogar wenn du sexuell missbraucht wurdest, the trauma and the pain and the woundedness in your heart is your responsibility. Ist das Trauma, der Schmerz und die Verwundung in deinem Herzen deine Verantwortung? Psychologists say, Psychologen sagen, even Christian psychologists, sogar christliche Psychologen, that nobody can be healed from the trauma of sexual abuse, dass niemand vom Trauma des sexuellen Missbrauchs geheilt werden kann. And I believe this is true unless you understand the heart. Und ich glaube, dass dies stimmt, wenn du das Herz nicht kennst. But if I understand that I'm responsible for the pain I carry inside of my own heart. Wenn ich weiß, dass ich für die Schmerzen, die ich in meinem Herzen habe, selber verantwortlich bin, then I can be healed. Kann ich geheilt werden. So if we walk with these unhealed wounds, with these emotional traumas that we haven't resolved, this can cause jealousy. Wenn wir mit unverheilten Wunden leben, mit einem emotionalen Trauma, das wir nicht gelöst haben, kann dies Eifersucht verursachen. It doesn't matter who hurt you when. It only matters what you do with that pain. Es spielt keine Rolle, wer dich wann verletzt hat. Es kommt darauf an, was du damit machst. Every pain can either become a scar, which is a trophy of God's grace, or a wounded or an infected wound. Jeder Schmerz kann eine Narbe werden, die eine Trophäe von Gottes Gnade ist, oder eine infizierte Wunde. You choose. Es ist deine Wahl. So you have to find healing for your woundedness. Du musst Heilung für deine Wunden finden. Otherwise, you will never get rid of jealousy. Jealousy is just a fruit, it's not the root. Sonst wirst du Eifersucht nie loswerden. Eifersucht ist nur die Frucht, nie die Wurzel. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.